das war ein böser Junge. Verträgt das nicht mal deutsches Wasser in der Lunge. Wir haben die Schnauze voll von ihm. Wir sind Nazi-Rocker. Greifen kurz an. Elektroschocker. Lassen wir den Joden Schwimmer wegklatschen. Und werfen hinterher bei den Schulranden. Jetzt bist du tot. Bei uns Ländern in der Apotheke sehen wir rot. Verlangen Apotheker sind Deutschland nicht verloren. Und zieh mir nicht ins Wasser an deinen Segelohren. Und deine Eltern heulen, ist uns einerlei. Wir machen Apotheke in Ausländer frei. Jetzt bist du tot. Ausländer haben Leben schlimm an Hamburg. Seit nur die NS-Radio nahm ich, Lebnitz, Sachsen-Anhalt. Gestern Nachmittag ertränkten aufgebrachte deutsche Menschen einen 7-jährigen Handwerker, den Sohn eines verbrecherischen Medikaments Schwindler. Dieser hatte wiederholt deutsche Apotheker in Lebnitz terrorisiert und die Bevölkerung im Kauf von ausländischen minderwertigen Medikamenten gezwungen. Wir vom NS-Radio haben größtes Verständnis für diese Tat und rufen auf die Pflege alle Kameraden auf, es den Lebnitzern gleich zu tun. Durch den ausländischen Apotheken und nun das Wetter über Großdeutschland. Jetzt bist du tot. Bei uns Ländern in der Apotheke